irgendwann fing es an, es zog uns hinaus in das Land, das verborgen hinter unserem lag. Noch so jung, voller Neugier nach dem, was wir sahen, ohne ein Ziel doch vor Augen, wo es nicht enden soll. Wir werden nicht mehr dieselben sein, doch ganz die Alten. Jeder kann sich nur selbst befreien und die Frage stellen, kann ich vor dem Spiegel stehen und mir in die Augen sehen, um zu wissen, wer wir sind, dann verlaufen wir uns nicht blind. Geh mit mir bis zur Grenze und dann noch ein Stück. Alles, was zählt, ist der Glaube an das, was wir schworen. Vor uns liegt in der Ferne noch ein langer Weg. So ziehen wir immer weiter, bis der Morgen erwacht. Wir werden nicht mehr dieselben sein, doch ganz die Alten. Jeder kann sich nur selbst befreien und die Frage stellen, kann ich vor dem Spiegel stehen und mir in die Augen sehen, um zu wissen, wer wir sind, dann verlaufen wir uns nicht blind. Und die Frage stellen, kann ich vor dem Spiegel stehen und mir in die Augen sehen, um zu wissen, wer wir sind, dann verlaufen wir uns nicht blind. Wir werden nicht mehr dieselben sein. Jeder kann sich nur selbst befreien. Und die Frage stellen, kann ich vor dem Spiegel stehen und mir in die Augen sehen, um zu wissen, wer wir sind, dann verlaufen wir uns nicht blind.